Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Sendung 5 auf einen Streich. Wir haben heute Sonntag, den 26.01.2014. In meinem ersten Tipp dreht sich alles um XBMC. Das letzte Jahr ist schon das Jahr von XBMC gewesen. Gerade die Integration auf dem Raspberry Pi hat gezeigt, was das System selbst auf einer schmalen Architektur leisten kann. Auf der CES in Las Vegas hat ARM gezeigt, was in der Zukunft an Gestensteuerung auf der ARM-Architektur möglich ist und hat das Ganze anhand von XBMC vorgeführt. Als nächstes habe ich wieder etwas aus dem Bereich Augmented Reality. Und zwar dreht es sich um die Meta Pro. Die Brille wird zwar immer wieder mit Google Glass verglichen, ist aber vom Konzept her und von den Möglichkeiten was ganz anderes. Google Glass versteckt sich außerhalb des Sichtfeldes. Man muss leicht nach oben schauen, um den kleinen Bildschirm sehen zu können. Bei der Meta Pro hat man einen transparenten Bildschirm vor jedem Auge, der eine Auflösung von 1280x720 bietet. Dadurch wird das komplette Sichtfeld zur Bedienungsoberfläche und man kann seine Hände verwenden, um mit Gesten entsprechende Anwendungen zu bedienen. Ob das Ganze nur Marketinggerede ist oder die Brille wirklich was leisten kann, kann man erst sagen, wenn die Brille wirklich auf den Markt kommt. Eine erste Auslieferung ist für den Juni 2014 geplant und die Brille wird ganze $2.985 kosten. Als nächstes habe ich etwas für den Bereich der Heimautomatisierung. Und zwar dreht es sich um ein neues Crowdfunding-Projekt einer Firma aus München. Pars ist eine lernfähige Steckdose, die erkennt, wann sich Elektronikgeräte im Standby befinden und schaltet in den ganzen Leerlaufzeiten den Strom einfach komplett ab. Die Pars One-Kampagne könnt ihr auf Indiegogo unterstützen. Das Ganze läuft noch 45 Tage. Als nächstes habe ich einen Photoshop-Tipp. Und zwar wird in einem Video gezeigt, wie ihr mit Photoshop ganz einfach animierte GIF-Dateien erstellen könnt. Als nächstes habe ich einen Tipp für alle, die gerne Radio übers Internet hören. Viele Radiosender bieten ja ihre Live-Sendung auch direkt als Stream an. Man kann das Ganze über die Internetseiten der Radiosender machen oder natürlich direkt, wenn man den Streamlink des Radios hat. Eine schöne Übersicht über Streams aus Deutschland und auch internationale Radiosender findet ihr im Wiki von Ubuntu Users. Und dann könnt ihr auch selbst entscheiden, über welche Geräte oder Anwendungen ihr euch die Streams anhören möchtet. Ja, das war's wieder zur heutigen Sendung. Wie immer, schaut bei Twitter, Facebook, Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube, schaut bei uns auf der Seite vorbei, gibt's immer mal wieder neue Sachen zu entdecken. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss!